Kim Jong-nam, Vorsitzender des Präsidiums der obersten Volksversammlung der TVRK, traf am 3. August in Teheran, der iranischen Hauptstadt, ein, um auf Einladung der Regierung der Islamischen Republik Iran an der Antrittsfeier des Präsidenten teilzunehmen. Der Vizeaußenminister Cechicol und weitere Mitarbeiter begleiteten ihn. Auf dem Flughafen, wo die Staatsflaggen der TVRK und der Islamischen Republik Iran flatterten, war die Erinformation der Land-, See- und Luftstreitkräfte der iranischen Armee angetreten. Die koreanischen Gäste wurden von der iranischen Seite durch Ebrahim Raimpur, Vizeaußenminister Mohammad Sodegu Abdullahi, Leiter der Hauptprotokollabteilung des Präsidentenbüros Seyed Mohsen Emadi, außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter Irans in der TVRK, die Persönlichkeiten von Präsidentenbüro, Parlament und Außenministerium und Kang Sam-hyun, außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter der TVRK in Iran und seine Mitarbeiter empfangen. Nach dem Empfang des Begrüßungsberichtes des Leiters der Erinformation der Land-, See- und Luftstreitkräfte der iranischen Armee schritt Kim Jong-nam die Erinformation ab.